sechster, zweite mit den Ziffern, der fliegt. Als ob der Zahlendreher irgendetwas ändert am Sieg. Ein weißer, ein schwarzer mit Zahl, verdammt, die kenn ich, die Crew. Ey, jetzt erkenn ich dich erst, Alter, nein, Milo, bist du. Jay-Z weiß das, Standard-Punchlines hier nicht bringen. Und Jay-Z weiß das, so wird keiner hier gewinnen. Wie es geht und wie man schreibt, wird ihm von mir einfach gezeigt. Und Jay-Z weiß das, bitte, wie kommt man in den Taubenschlag? Er hat das mit den Vögeln anscheinend falsch aufgefasst. Und ich hab einen Augenarzt angerufen, danke dir für diesen Tipp. Dachte, du hast Dreck auf der Linse, dabei stimmt das ja nicht. Und keine Angst, ich kann ihn dir auch gerne weiterempfehlen. Du meinst, ich wär ein dünner Lauch, denn du kannst scheinbar schlecht sehen. Das, was jetzt kommt, hat mir eine Frau gesagt. Jay-Z ist nicht mal scharf im HD-TV-Format. Und Alter, wie so hohes Ross, sag mal, wann ist denn endlich genug? Nack hat mit dem Battle jetzt mal echt nichts am Hut. Jay-Z stellt sich auf die Straße und hat mit dem Wind gekackt, in der Hoffnung, dass er sich nichts Beschissenes mehr hat, Bitch. Früher war sowas sagen, okay. Also fünfte, sechste Klasse, irgendwas um den Dreh. Schieß auf dich, bis ich ein ganzes Magazin verliere. Nenn es Xavier, nein, du auf Herz und Niere. Ich dachte, du müsstest das wissen, ich wär etwas entsetzt. Zu sagen, man hat den besseren Text, macht keinen besseren Text. Ich kann dich voll verstehen, Leute, die jetzt endlich draußen sind. Hättest du lieber den Gegen, die könntest du sogar gewinnen. Jay-Z weiß das, Standard-Punchlines hier nicht bringen. Und Jay-Z weiß das, so wird keiner hier gewinnen. Wie es geht und wie man schreit, wird ihm von mir einfach gezeigt. Und Jay-Z weiß das, oh. Ob Jenny oder Louis, gegen mich hätten beide versagt. Das einfach dank einem technisch perfekten Double-Tap-Paar. Mir war schon klar, wieso beide in Sachtel nicht einziehen. Um Gott verdammt, meine Freundin hat mit nem Schwarzen gefickt. Jetzt ab in den Keller mit dir, wo auch Jay-Z seine ist. Lass dich von ihr ein weißen Glück, dass sie den Tagesablauf kennt. Frag sie, wieso sie das VBT nur noch Doktorspiele nennt. Und Jay-Z, mein Scheinbar, um weiterzukommen, braucht er einen Flow, der die Gegner nicht kann. Weil er weiß, wenn er sich nicht bald mehr ist, dann falls er auch gar keine Punkte bekommt. Und kommt, weil er weiß, dass er gar nichts drauf hat. Wenn er mit einem Rap, der gar nicht drauf passt, stimmt denn so, hat man leicht gewonnen. Fuck, wenn ich's doch auch noch. Jay-Z weiß das, Standard-Punchlines hier nicht bringen. Und Jay-Z weiß das, so wird keiner hier gewinnen. Wie es geht und wie man schreibt, wird ihm von mir einfach gezeigt. Und Jay-Z weiß das, oh. Er ist so verzweifelt, dass er jetzt auf Doppelreime setzt. Ich hab gedacht, dass Tamouflage jetzt schon ein Doppelgänger hält. Und sein dritter Part ist sinnlos, ich weiß nicht, was er da meint. RBA-Style, er hat irgendwelche Punchlines angereiht. Ach ja, die Sache mit Nage, ich erklär sie dir. Also 16 zu 12, Differenz von 4. Und ich weiß, du bist kein Straftäter, jetzt mal echt nicht. Doch wenn ich dich jetzt kille, Dog, kill das als berechtigt. Nein, ich hab nichts gegen Multikulti, ich bin selber mixed Italiener, nur weil du allein mir unsympathisch bist. Doch dieses Battle ist kein Grund, dass man mich aus der Praxis wirft. Du hast das falsch verstanden, nur weil du hier schlecht behandelt wirst. Jay-Z weiß das, Standard-Punchlines hier nicht bringen. Und Jay-Z weiß das, so wird keiner hier gewinnen. Wie es geht und wie man schreibt, wird ihm von mir einfach gezeigt. Und Jay-Z weiß das, oh. Jay-Z weiß das, Standard-Punchlines hier nicht bringen. Und Jay-Z weiß das, so wird keiner hier gewinnen. Wie es geht und wie man schreibt, wird ihm von mir einfach gezeigt. Und Jay-Z weiß das, oh.